1. Daraufhin sprach der Herr zu Mose, 2. Befiel den Israeliten, ihr Richtung zu andern und bei Pihahiro zwischen Migdol und dem Meer, nahe Balzephon, zu lagen, dort sollen sie mir ihr Lager aufschlagen. 3. Der Pharao war dann über die Israeliten denken, dass sie sich im Land verirrt haben und in der Wüste eingeschlossen sind. Fort ICH word jedoch das Haus des Pharao verharten, so dass sie verfolgen word, the Deutsch word ICH main marktem Pharao in seinem gesamten hier sagen, damit die Ägypter erkennen, dass ICH der Herr bin. Die Israeliten handelten entsprechend dieser Anweisung. 5. Als dem König von Ägypten berichtet word, dass das Volk geflohen war, anderten der Pharao und sein Beamten ihr Meinung bezüglich der Israeliten. Sie fragten sich, warum sie die Israeliten hatten sehen lassen, die ihnen nun kein Dienst mehr leisteten. 6. Daraufhin ließ sein Streitwagen vorbereiten und nahm sein Kriegsvolk mit sich. 7. Nahm 600 ausgewählt Streitwagen sowie all anderen ägyptischen Streitwagen mit ihren jüdischen Wagenkämpfen mit. 8. Der Herr verharrte jedoch das Haus des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass diese die Israeliten verfolgt, waren dies entschlossen weiterzogen. 9. Die Ägypter verfolgten sie und holten sie ein, als sie am Meer bei Pihahiro nahe Balzephon lagerten, mit allen Pferden, Streitwagen, Reiten und Truppen des Pharao. 10. Als der Pharao sich nahert, blickten die Israeliten auf und erkannten, dass die Ägypter ihnen folgten. Sie gerieten in groß Furcht und riefen den Herrn M. Hilfen. 11. Sie sagten zu Mose, gab es den Kängraber in Ägypten, dass du uns hier hergeführtest, damit wir in der Wüste sterben. Warum hast du uns das angetan und uns aus Ägypten herausgeführt? 12. Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägypten dienen? Es wäre für uns besser gewesen, den Ägypten als Sklaven zu dienen, als in der Wüste zu sterben. 13. Mose erwidert dem Volk, fürchtet euch nicht. Bleibt standhaft, denn erwidert euch sehen, wie der Herr euch rettet. Die Ägypter, die euch seht, werdet niemals wiedersehen. 14. Der Herr wird für euch kämpfen, braucht nicht zu tun. 15. Daraufhin fragte der Herr Mose, warum rufst du mich im Hilfen? Befiel den Israeliten, weiter zu sehen. 16. Du aber heb deinen Stab und streck den Hand über das Meer aus, damit sich teilt und die Israeliten mitten durch das Meer auf trockenem Boden gehen können. 17. ICH word die Ägypter verharten, so dass sie ihnen folgen werden, und ICH word main marktem Pharao und seinem gesamten Heer, seinen Streitwagen und seinen Reiten sagen. 18. Dies geschieht, damit die Ägypter erkennen, dass ICH der Herr bin, wenn ICH main marktem Pharao, und seinem gesamten Heer, seinen Streitwagen und Reiten demonstriere. 19. Der Engel Gottes, der dem Lager Israels verranging, wechselt sein Position und stellte sich hinter sie. Auch die Wolkensäule, die zuvor vor ihnen war, bewegt sich und stellte sich hinter sie. 20. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das der Israeliten, wobei die Wolk die Nacht erhält. De Dirch konnten sich die beiden Lager die ganz Nacht nicht nahern. 21. Als Mose sein Hand über das Meer ausstreckte, ließ der Herr die ganz Nacht hindurch einen starken Ostwind wehen, der das Meer teilte und den Meersboden trockenlegte, so dass die Wasser auseinanderwichen. 22. Die Israeliten zogen jedoch mitten durch das Meer auf trockenem Boden, waren das Wasser zu ihrer Rechten und Linken wie ein Mauerstand. 23. Die Ägypter verfolgten sie jedoch und folgten ihnen mit allen Pferden, Streitwagen und Reiten des Pharao mitten in die Wassermassen hinein. 24. Waren der letzten Nachtwasch blickte der Herr aus der Führer und Wolkensäule auf das Ägyptisch hier Herabund stiftet Bewirring in ihren Rehen. 25. Ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, so dass sie nur noch müssen verankommen. Daraufhin sagten die Ägypter, lasst uns vor den Israeliten fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen uns. 26. Der Herr befahl Mose, streck deine Hand über das Meer aus, damit die Wasser auf die Ägypter, ihr Streitwagen und ihr Reiter zurückfluten. 27. Als Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, kehrte das Meer bei Tagesanbruch in sein ursprüngliches Bett zurück. Die Ägypter flohen ihm entgegen, doch der Herr trieb sie mitten ins Meer. 28. Die Wasser flossen zusammen und bedeckten die Streitwagen und Reiter, das gesamte Heer des Pharao, die den Israeliten ins Meer gefolgt waren, niemand von ihnen überlebte. 29. Die Israeliten hingen zogen auf trockenem Boden durch das Meer, warin das Wasser zu ihrer Rechten und Linken wie ein Mauer stand. 30. An diesem Tag rettet der Herr Israel vor den Ägyptern, und die Israeliten sahen die toten Ägypter am Meer zu verliegen. 31. Israel erkannte die Großmacht, die der Herr und den Ägypten gesät hat. Das Volk fürchtete den Herrn und glaubte in seinen Diener Mose.